Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den freien Radios Berlin-Brandenburg. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon grüßt euch Markus. Heute in der Sendung... Ja, irgendwer hat mir neulich erzählt, dass freie Radios ja eigentlich die Funktion hätten, lokale Nachrichten zu bringen, die so keine Beachtung finden. Ich würde das Thema weiterspannen und sagen, wir bringen hier Nachrichten, die weltweit keine Beachtung finden. Letzte Woche waren wir allerdings sehr lokal. Wir haben über die Potze und den Widerstand gegen die Räumung dort berichtet. Wir haben über die Silvester zum Knast-Demo aus Friedrichshain nach Lichtenberg berichtet. Und wir haben kurz erwähnt, dass eine wichtige Gerichtsentscheidung am 27. Dezember über den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal gefallen ist. Und der wollen wir uns heute mal im vollen Umfang widmen, denn das ist so entscheidend, dass wir denken, dass das etwas genauer beleuchtet werden muss. Denn seit über 37 Jahren kämpft Mumia Abu-Jamal und mit ihm auch inzwischen eine länderübergreifende Solidaritätsbewegung für seine Freilassung. Denn er ist ein politischer Gefangener im klassischen Sinne. Er wurde kriminalisiert, ihm wurde ein Mord untergeschoben, etwas, was er nicht getan hat, um ihn zum Schweigen zu bringen. Denn er war einer der großen Kritiker der oft rassistisch motivierten und oft tödlichen Polizeigewalt in Philadelphia, die damals in späten 1970ern, frühen 1980ern genauso grassierte wie heute in vielen Teilen der USA noch immer. Und deswegen wurde ihm dieser Mord untergeschoben und deswegen wurde auch versucht, ihn hinzurichten. Seit vielen, vielen Jahren hat er durch diverse Gerichtsinstanzen versucht, sein Verfahren neu aufzurollen. Und er ist jetzt dichter dran als... ja, eigentlich als jemals zuvor, nach 37 Jahren Haft. Ein Großteil seines Lebens hat er bisher im Gefängnis verbracht. Und was da genau los ist und was da alles noch für Sachen mit reinspielen und wie das zustande kam, vor allen Dingen auch was seine eigene Einschätzung im Augenblick dazu ist, das alles soll heute Thema dieser Sendung sein. Natürlich haben wir auch den Service-Teil, den Demo-Ticker und die Veranstaltungshinweise, aber ansonsten konzentrieren wir uns voll und ganz auf dieses Thema. Ein bisschen Musik gibt's dazu. Wir fangen gleich mal an mit Rebel Diaz aus New York. Marihuana y crack, según la versión policial. En el video se ve claramente que no había nada. Con la mano de obra barata se construyó esta gran nación. La misma que hoy discrimina, mira a quien se le niega justicia. Ven, te invito, mira la cifra, tú y yo estamos la misma. Sin empleo te miran feo, pero no creo en el noticiero. El que quiere convencerte que viva la vida con miedo. Del negro, del emigrante, criminales que quieren matarte. Terroristas que están en la lista, cuidado que van a escucharte. Más bien es conquistarte, más fácil explotarte. La muerte o la cárcel, mira el caso de Trayvon Martin. La patrulla me está vigilando. Sigo siendo MC Rodrigo de Rebel Diaz. Y no somos los únicos que siempre tenemos el puño arriba. Somos muchos, miles de millones, los que luchamos por la justicia. Quiero hablar de Romali Graham, shot in front of his brother and Grams. Quiero hablar de John Collado, la policía lo asesinaron. Oscar Grant tomaba el tren, el próximo día se casaba Sean Bell. Hilton Vega, Anthony Rosario, Anthony Valle lo mataron. Amaru Diallo only had a wallet. Trayvon Martin couldn't go to college. Rukia boy, Rukia boy. All I gotta say is Rukia boy. They killed that boy, King Money Great. And all these rappers got nothing to say. Like it's okay that the girls go off and the kids get popped and the cops get off. Ya ni me siento seguro de salir a la calle con ese miedo que me puedan parar. Mucho menos si razón o motivo que ustedes ni siquiera me pueden a mí explicar. Todo bien entiendo que acaso de crimen cometido para que me hagan cuestionar. Sabe cómo sospechoso. Pues enseñamos la prueba y el crimen que yo hice, señor oficial. ¿Será por la forma en que me veo, por la forma de mi caminar? No sé. ¿Será por odio racial o será por nuestra seguridad? No sé. Lo único que yo sé y la única cosa que también entiendo, lo que ustedes están creando se llama desconfianza y seguridad en contra de la sociedad. Pero la pregunta más importante es que con esto la delincuencia parará. O si repente el número de arrestos sin sentido en la lista de ellos aumentará. Son muchas preguntas, pero sin respuesta que nosotros tenemos que preguntar. Es hora de tomar acción, de meter presión, o si no, no nos responderá. Ich hatte es ja vergangene Woche schon erwähnt, der Radiojournalist Mumia Abu-Jamal seit vielen Jahrzehnten gefangen in den USA für ein Verbrechen, was er nicht begangen hat. Der hat das Recht auf einen neuen Revisionsprozess zugesprochen bekommen. Das klingt jetzt vielleicht nicht so aufsehenserregend, aber wenn wir uns vor Augen führen, dass er dafür 37 Jahre Haft gebraucht hat, damit er endlich ein faires Revisionsverfahren haben kann und dann auch noch einige bürokratische Hürden da in den Weg gelegt wurden, dann sollten wir da vielleicht mal genauer hinschauen. Wir haben uns überlegt, einen Reporter bei Mumia Hörbuchgruppe, die ja auch hier im Free Mumia Berlin Zusammenschluss aktiv ist, ranzuziehen und werden euch den mal vorlesen. Später dann in einem weiteren Beitrag beschäftigen wir uns auch mit Reaktionen des Journalisten Abu-Jamal selbst zu dem Urteil. Hier also zunächst ein Artikel, der am 29. Dezember 2018 auf de-indimedia.org und später auch auf der Webseite der Mumia Hörbuchgruppe erschien. Er heißt: Mumia Abu-Jamal bekommt Recht auf neuen Prozess zugesprochen. Am 27. Dezember 2018 gab es nach knapp 2 Jahren juristischer Anhörung endlich eine Entscheidung von Revisionskontrollrichter Tucker auf einen Antrag von Mumia Abu-Jamal, seinen Revisionsprozess zu wiederholen. Das ist das erste Mal seit dem manipulierten Verfahren von 1982, dass der gefangene Journalist berechtigte Zweifel nicht nur bei seiner Verurteilung, das war ja vormals Todesstrafe, jetzt vermeintlich abgemildert in lebenslänglich ohne Möglichkeit der Entlassung, sondern auch an seinem Schuldspruch vor einem US-Gericht geltend machen konnte. Mumia sitzt seit knapp 37 Jahren in Haft und kann nun eine inhaltliche Prüfung der Umstände vor dem Pennsylvania Supreme Court, kurz auch PASC, beantragen, die zu seiner ursprünglichen Verurteilung führten. Genau diese Auseinandersetzung wurde über Jahrzehnte quer durch alle gerichtlichen Instanzen der USA unterdrückt, denn alle Verfahrensbeteiligten wissen, dass die 1982 erfolgten inhaltlichen Manipulationen unter den Augen einer länderübergreifenden Öffentlichkeit so nicht mehr möglich sein werden. Allerdings gibt es noch ein Hindernis. Der als vermeintlich progressiv beschriebene Bezirksstaatsanwalt Larry Krasner, erfolgreicher Kandidat mit Unterstützung von Black Lives Matter, Decarceral PA und vielen anderen Strafrechtsreformerinnen mehr, hat auch angekündigt, eine Berufung gegen diese Entscheidung zu prüfen. Hierfür hat er nun 30 Tage Zeit. Am Abend nach der Gerichtsentscheidung versammelten sich umgehend UnterstützerInnen von Mumia Abu-Jamal vor dem Büro der Bezirksstaatsanwalt. Sie forderten Krasner unmissverständlich auf, jetzt endlich seine Blockadehaltung zu beenden, die er in Sachen Mumia von seinen VorgängerInnen übernommen hat, auch wenn er 2018 in anderen Bereichen des Strafrechts wirklich bahnbrechende Reformen eingeleitet hat. Für den kommenden Samstag, also der ist jetzt schon vergangen, der war letzte Woche der Samstag, den 5. Januar 2019, sind weitere Mumia-Soli-Kundgebungen in Philadelphia als auch in Paris angekündigt gewesen. In einem Interview mit dem alternativen Nachrichtensender Democracy Now! Erklärte Mumias Genossin Johanna Fernandez ihr Verständnis für die schwierige Lage, in der sich der Staatsanwalt befinde. Zwar seien ihm zahlreiche positive Veränderungen im Zuge von Black Lives Matters gelungen, aber die Fraternal Order of Police, kurz auch FOP, setzt ihn in Mumias Fall extrem unter Druck, um mit allen Mitteln die Freilassung des afroamerikanischen Journalisten zu verhindern. So hatte Krasner sich ebenso wie sein unmittelbarer Vorgänger daran beteiligt, dem Gericht wichtige Akten von Ex-Staatsanwalt Ron Castillo aus den 1980er Jahren vorzuenthalten, mit denen dessen Rolle in Mumias früherem Revisionsprozess von 1998 überprüft werden hätte können. Denn der damalige Revisionsrichter war dieselbe Person, der zuvor die Anklagebehörde geleitet hatte, eben Ron Castillo. Revisionskontrollrichter Tucker schrieb in seiner Begründung, Justice has to be just, auf Deutsch, Gerechtigkeit muss gerecht sein. Denn wer 1998 auch nur irgendein Zweifel an der Unabhängigkeit von Revisionsrichter Ron Castillo bestanden habe, hätte er sich aus dem Verfahren zurückziehen müssen. Castillo war damals während seiner Kandidatur zum Richteramt nicht nur durch Wahlkampfreden aufgefallen, in denen er die Hinrichtung von verurteilten Polizistenmördern forderte. Er hatte dabei massive Unterstützung in Form von Spenden und öffentlichen Empfehlungen der FOP erhalten. Die FOP hat sich mehrere Jahrzehnte für die Hinrichtung von Mumia eingesetzt und ist eine extrem rechte Polizeilobbyorganisation. Castillo war als vorheriger Bezirksstaatsanwalt auch oberster Dienstherr genau dieser Behörde gewesen, die ab 1986 ernsthaft die Hinrichtung von Mumia Abu-Jamal verfolgt hatte, auch wenn seine persönliche Rolle darin aufgrund illegaler Aktenvernichtung in den jüngsten Anhörungen nicht in allen Details nachgewiesen werden konnte. Es gab 1998 also massive Zweifel an der Unabhängigkeit von Richter Ron Castillo, dieselbe er ignorierte, um Mumia aburteilen zu können. Johanna Fernandez zweifelt in dem erwähnten Democracy Now! Interview an, dass der heutige Bezirksstaatsanwalt Krasner nach dieser Begründung überhaupt eine Berufungsgrundlage finden könne. Wie der Philadelphia Inquirer am 27. Dezember jedoch in einem sehr tendenziösen Artikel feststellte, wurde der juristische Argumentation von Mumias Verteidigung lediglich in Teilen bzw. anders als erwartet stattgegeben. So sah es Richter Tucker nicht als gegeben an, dass Castillos Einfluss auf Mumias Verfahren in den 1980ern als Staatsanwalt sogenannt maßgeblich und sogenannt besonders gewesen sei. Schließlich habe es die Staatsanwaltschaft versäumt, die relevanten Akten vorzulegen. In einem ähnlich gelagerten Fall hatte ein Mitgefangener von Mumia, sein Name ist Terence Butter Williams, jedoch genau das nachweisen können. Auch bei ihm hatte Castillo als Ankläger und später als Richter in einer Person agiert und ihn in die Todeszelle gebracht. 2016 hob der oberste Gerichtshof der USA dieses skandalöse Urteil auf und ordnete ein neues Verfahren an, allerdings mit den erwähnten Einschränkungen der sogenannten Maßgeblichkeit, die seitdem als Präzedenz angesehen wird. Revisionskontrollrichter Tucker hatte am 27. Dezember 2018 fairer als seine Kolleginnen und Kollegen am US Supreme Court geurteilt. Ob der sogenannte progressive Staatsanwalt Krasner diese Lücke nutzt, um die repressive Linie gegen Mumia Abu-Jamal aufrechtzuerhalten, werden die kommenden 30 Tage zeigen, in denen seine Frist dafür läuft. UnterstützerInnen von Mumia Abu-Jamal lassen jedoch keinen Zweifel an der Bedeutung des aktuellen Richterentscheids. Zum ersten Mal hat ein US-Richter in dieser Auseinandersetzung anerkannt, dass der Schuldspruch von Mumia Abu-Jamal neu untersucht werden muss. In einem Artikel von WHYY zitierte Bob Allen, Zitat, "This is the best opportunity we have had for Mumias freedom in decades," was eine Unterstützerin sagte. Auf Deutsch heißt das, das ist die beste Gelegenheit für Mumias Freiheit seit vielen Jahrzehnten. Der Artikel, den die Mumia Hörbuchgruppe veröffentlicht hat am 29. Dezember, schließt mit dem Slogan Free Mumia, Freedom All und erschien, wie gesagt, zuerst am 29.12. auf deindiemedia.org und dann einige Tage später auch auf der eigenen Webseite der Mumia Hörbuchgruppe, die heißt www.mumia-hörbuch.de. Yeah. tummy. Late to my class, so I'm gunning it, running. Got no money, never stacked no hundreds. Keep it 100, most of us still struggling. Dollar to my name, never did it for the fame. So I'm in my lane, I go against the grain. Till I reach my grave, I'ma fight for change. And I never cross over like the harder ways. I live the hardest days, you live a holiday. So I'ma paint a picture that's off the frame. I'ma spit a rap that's off the chain. I rap, you clap, what a great exchange. I don't wanna pray for better days. How about a living wage? I got bills to pay. See me and my crew kicking down the door. Cause we all know that we worth more than a dollar. No sign on my head, said I'm worth much more than a dollar. No price on my head, said I'm worth much more than a dollar. Broke down, I ain't got a dollar in my name. I see no change, but I gotta pick it up someday. Soul, more feeling, building, chilling, not stealing and killing. Wishing it was different than it wasn't by business. Every interaction influenced by this menace. Hit it or you got it, stole it or you bought it. Oh, a lot of it if you try to go to college. Even if you didn't, hustling for the riches, make you more vicious. Cloud your vision, control, social no más. How you gonna sign up, price or cost? Live, thrive, come alive, make about more than just you and I. But this is the problem, how you solve it if a life worth less than a search for profit? I ain't got it, got an empty wallet, but I'm standing tall and worth a lot more. Rebel Diaz mit A Day Late and a Dollar Short aus dem spanisch sprechenden Teil der Bronx in New York hier auf Radioaktiv Berlin. Wir betrachten heute detailliert die Gerichtsentscheidung, die am 27. Dezember 2018, also vor gut anderthalb Wochen, über Mumia Abu-Jamal ergangen ist. Er hält die Chance auf ein neues Revisionsverfahren, auch wenn da noch einige Steine im Weg liegen. Wir wollen uns das mal genauer angucken und im nächsten Beitrag mal einige Aspekte rund um diese Auseinandersetzung und auch um diesen Staatsanwalt, der da möglicherweise sich jetzt in den Weg stellen könnte, genauer beleuchten. Denn Mumias Verfahren ist ein zutiefst politisches Verfahren. Seit 37 Jahren sitzt dieser Mann ohne Chance auf faire Anhörung vor Gericht im Knast. Und das könnte sich aber in näherer Zukunft ändern. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Vorhin hatten wir ja schon in der Sendung einen Artikel dokumentiert von der Mumia Hörbuchgruppe über die bahnbrechende Gerichtsentscheidung, die am 27. Dezember in Sachen Mumia Abu-Jamal ergangen ist. Der Journalist erhält das Recht auf ein neues Revisionsverfahren. Da wird es dann wirklich inhaltlich mal um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gehen, die eigentlich komplett haltlos sind. Aber wir haben auch gehört, dass der vermeintlich progressive Staatsanwalt Larry Krasner ihm da im Wege steht. Zum Hintergrund von Larry Krasner lohnt es sich zu sagen, dass er ein Kandidat der Bürgerrechtsbewegung ist, dass er mit Hilfe von Black Lives Matter, Decarcerate PA und vielen anderen im Herbst 2017 erdrutschartig eigentlich in Philadelphia in sein Amt gewählt worden ist. Er ist angetreten, Unschuldige aus den Gefängnissen zu holen, den Gebrauch der Todesstrafe zu beenden und eben faire Verfahren zu garantieren, auch für Leute, die kein Geld haben. All das ja Dinge, die nicht selbstverständlich sind, weder in Philadelphia noch im Rest der USA. Und er hat damals über 70% der Stimmen erhalten, seinen Gegenkandidat von der Fraternal Order of Police unterstützt, der FOP, hat damals keine 14% bekommen. Also es ist recht eindeutig, dass die Bevölkerung von Philadelphia, einer Großstadt von über 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, eine andere Richtung in der Strafrechtsverfolgung will und eben nicht will, dass Kinder und Jugendliche teilweise schon lebenslänglich ohne Bewährung eingesperrt werden, was in diesem Bundesstaat sehr, sehr häufig passiert, dass die Todesstrafe nach wie vor verfolgt wird und verschiedene Dinge, auch wenn im Augenblick keine Hinrichtung durchgeführt werden. Ja, und dieser Larry Krasner verhält sich in Mumias Fall völlig anders. Er hat teilgenommen an der Blockadehaltung auch der früheren Staatsanwaltschaft, Mumia, also die Akten zu Mumia nicht rauszurücken. Das alles wurde ja von Richter Tucker schwer gerügt am 27. Dezember in seiner Gerichtsentscheidung. Und er hat auch jetzt angekündigt, eben zu prüfen, ob er nicht Appellation, also eine Art Berufung gegen dieses Urteil einlegen kann. Die ist inhaltlich relativ chancenlos, aber sie könnte den Fall trotzdem nochmal 2-3 Jahre in die Länge ziehen, bevor es dann wirklich um Mumias Schuld oder Unschuld geht. Und für einen 64-jährigen Gefangenen, der Journalist Mumia Abu-Jamal ist ja seit Ende 1981 bereits in Haft. Für einen 64-jährigen Mann, der unter diesen Bedingungen einen Großteil seines Lebens verbracht hat, der eine Leberzirrhose davongetragen hat von der Hepatitis C, der altersbedingte Diabetes hat, sind diese Jahre natürlich von hoher Bedeutung, denn wenn dieser Prozess noch um Jahre verschleppt wird, ist die Chance, dass er freikommt, lebend freikommt, relativ gering. Das erfordert keine große Fantasie, sich das vorzustellen bei der doch eher mangelhaften Gesundheitsversorgung in Pennsylvanias Gefängnissen. Nichtsdestotrotz soll es jetzt hier darum gehen, was er selber gesagt hat. Er selber hat nämlich nur aus den Medien erfahren, dass eine Entscheidung in seinem Fall gefallen ist. Er hat erst einige Tage später hat ihn dann jemand besucht im Gefängnis und ihm ausgedruckt diese Gerichtsentscheidung mitgebracht. Und er konnte sich dann zum ersten Mal durchlesen und war sehr, sehr überrascht. Und er hat einen vorsichtigen Kommentar abgegeben, der aber die ganze Lage in seinem Verfahren sehr gut zusammenfasst. Er sagt das mal auf Englisch. This must be what it feels like to have a judge deciding my criminal case who hasn't been paid for by the Fraternal Order of Police. Also zu Deutsch. So fühlt es sich an, wenn man einen Richter über seinen eigenen Fall zu entscheiden hat, der nicht vorher von der Fraternal Order of Polizei bezahlt worden ist. Also er hat auch das Gefühl, dass zum ersten Mal in seinen gesamten gerichtlichen Auseinandersetzungen ein Richter sich aufgrund der Sachlage zu einer Entscheidung veranlasst gesehen hat und eben nicht politische bzw. finanzielle und verbindungsmäßige Interessen hier eine Rolle gespielt haben. Er ist natürlich so vorsichtig, weil er weiß, was das alles bedeutet. Ja, also das heißt nicht automatisch, dass er jetzt in kurzer Zeit freikommt, denn es wird ein starker Kampf. Er muss vor dem Pennsylvania Supreme Court sein Revisionsverfahren machen. Das ist genau dieses Gericht, was in dem zahlreiche Richterinnen und Richter sitzen, die mit Unterstützung, Wahlkampfspenden und politischer Unterstützung der FOP, der Fraternal Order of Police, ins Amt gekommen sind. Und mit diesen Leuten muss er sich jetzt auseinandersetzen. Er weiß auch, dass die Fraternal Order of Police ihre Kampagne gegen ihn natürlich nicht runterfahren wird. Die wollen ihn natürlich im Gefängnis behalten und nicht mit der Situation konfrontiert sein, die sehr gut in den nächsten Jahren eintreten könnte, dass rauskommt, dass ein völlig zu Unrecht verurteilter Journalist in den Knast gesteckt worden ist und dass sie, die Fraternal Order of Police, mit allen Tricks und Manipulationen daran gearbeitet haben, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Ich meine, viele Leute, die sich mit dem Verfahren von Mumia Abu-Jamal auskennen, wissen, dass er ein sehr aktiver und sehr kritischer Journalist, gerade was Polizeigewalt anging, in den späten 1970ern und frühen 1980ern war. Er hat zahlreiche Berichte gemacht, die Aufsehen erregt haben, weit über Pennsylvania hinaus, US-weit. Und er ist nun also ja immer noch mit diesen Leuten konfrontiert. Er hat dann in einem Interview von Prison Radio gesagt, die haben ihn nach einer Reaktion auf diese Gerichtsentscheidung gefragt, "It reminds me of when Nixon went to China and the US diplomat asked China's number two, Zhou Enlai, what he thought about the French Revolution. He replied, it's Too Soon to Tell. Also auf Deutsch, es erinnert ihn an eine Entscheidung, als Nixon, der war US-Präsident in den 1970er Jahren, mal nach China gefahren ist und ein US-Diplomat fragte den damaligen stellvertretenden Staatschef von China, der hieß Zhou Enlai, was er denn über die Französische Revolution dächte. Und da hat dieser geantwortet, das ist noch zu früh, um das zu sagen. Das ist natürlich historisch gesehen sehr lustig, aber die tiefere Bedeutung darin ist, dass Mumia Abu-Jamal sagt, er hat einen Etappensieg gewonnen, aber er muss sich eben mit diesen Institutionen weiter rumschlagen, die Ewigkeiten, Jahrzehnte daran gearbeitet haben, ihn im Gefängnis zu halten. Und deswegen sei es jetzt noch zu früh zu sagen, ob das denn ein Sieg sei. Denn ein Sieg, das machten er als auch die Besucherin völlig klar, sei es erst, wenn er gewonnen habe und aus dem Gericht komme. Und da bis dahin ist es noch ein langer, langer Weg. Ja, das ist wahrscheinlich so das Wesentliche, was zu berichten ist von Mumias Reaktion. Es ist klar, dass sein Fall nicht durch die Gerichte in der Öffentlichkeit gehalten worden ist, sondern durch die vielen, vielen Menschen, die sich seit Jahrzehnten in diversen Ländern, nicht nur in den USA, für seine Freiheit einsetzen. Und auch nur so wird seine Freiheit gewonnen werden, wenn weiter öffentliches Augenmerk auf diesem Fall liegt. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch aus der Bundesrepublik Leute in den USA anwesend sein werden, wenn dieses Gerichtsverfahren dann wirklich stattfindet und da eben über die Schuld und Unschuld dieses Journalisten dann verhandelt wird. Schon die zweite New Yorker Band heute in der Sendung, nämlich Overkill mit einem Coversong eines Klassikers, We Gotta Get Out of This Place. Ich weiß gar nicht, von wem das Original ist, aber es ist so bekannt. Wahrscheinlich werden es viele Hörerinnen und Hörer kennen. Ich weiß leider gerade nicht, von wem das Original ist. Wir sind heute in einer speziellen Sendung. Wir beschäftigen uns mit Mumy Abu-Jamal und einer, wie wir finden, bahnbrechenden Gerichtsentscheidung, die am 27. Dezember ergangen ist. Wir haben jetzt schon viel über Mumy und über diese Gerichtsentscheidung erzählt. Wir haben aber ihm selber noch gar nicht zugehört. Er hat auch ein kurzes Statement dazu auf Prison Radio veröffentlicht. Am 30. Dezember war das, also noch sehr frisch nach der Entscheidung. Er hatte noch nicht die Entscheidung gelesen. Aber ihr hört jetzt, was er zu sagen hatte. Kolumne von Mumy Abu-Jamal. Als ich über eine Antwort auf diese Frage nachdachte, erinnerte ich mich an einen Mann namens Zhou Enlai. Heute ist der vielen Menschen kein Begriff mehr, sondern sie erinnern sich eher an Mao Zedong, den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas. Zhou Enlai war die Nummer zwei der Partei. Als US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1972 die Mauer überwand und zu diplomatischen Gesprächen mit der Parteiführung in der Volksrepublik China einreiste, wollte einer der mitreisenden US-Diplomaten Zhou Enlai fragen, was er von der französischen Revolution halte. Zhou Enlai, ein Intellektueller, der einer großbürgerlichen Familie entstammte, dachte über die Frage nach und antwortete, Zitat, es ist noch zu früh. Er wollte damit sagen, dass es noch zu früh sei, abschließend darüber zu urteilen. Nun selbst zum Abgeben einer Entscheidung gefragt, gingen mir diese Worte durch den Kopf, weil es auch immer in meinem Fall noch zu früh ist, über Richter Tuckers Entscheidung zu urteilen. Ich habe die schriftliche Fassung seiner Entscheidung noch nicht lesen können. Ich hoffe, dass ich das in ein paar Tagen nachholen und mir dann eine gründlichere Meinung bilden kann. Ich habe natürlich mit meinen Anwältinnen und Anwälten darüber diskutiert und sie haben mir ein paar Aspekte erläutert, die sie bereits nachlesen konnten. Ein Anfang ist gemacht. Das ist alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Darüber hinaus möchte ich ergänzend noch Folgendes anfügen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es kommt mir so vor, als hätte ich das erste Mal mit einem Richter Pennsylvanias zu tun gehabt, der nicht von der anderen Seite gekauft, sprich von der FOP, der Fraternal Order of Police, ist. Das mag der Grund dafür sein, dass es überhaupt zu dieser Entscheidung kam. Aber wie gesagt, es ist noch zu früh, abschließend darüber zu urteilen. Ich werde weiter darüber nachdenken, mir die Sache genauer ansehen und dann daran arbeiten. Danke für euer Interesse. Thank you for your question. Ja, dies ist eine Antwort von Mumy Abu-Jamal auf seine Einschätzung zur Entscheidung über seinen Antrag auf ein neues Revisionsverfahren. Gestellt hat ihn diese Frage Noel Hanrahan und von Prison Radio und dort erschien auch am 30. Dezember 2018, also bereits drei Tage nach der Gerichtsentscheidung, dieser Beitrag. Die Webseite ist www.prisonradio.org und in deutscher Übersetzung kamen sie von Jürgen Heiser übersetzt am 7. Januar 2019 in der Tageszeitung Junge Welt schriftlich heraus. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Die britische Band Judas Priest von ihrem letztjährigen Album hier mit einem Antikriegssong. Es gibt immer mehr Heavy-Metal-Bands, die sich auch klar und deutlich gegen Krieg äußern. Angefangen hat damit mal Motorhead vor vielen Jahren, aber inzwischen gibt es auch andere Leute, die ein bisschen Funken von Verstand beweisen in diesem Genre. Und angesichts der sich wirklich überall ausbreitenden Kriege sagen, dass diese aufhören müssen. Wir beenden jetzt den Schwerpunkt zu Mumia Abu Jamal und machen weiter mit dem Service-Teil. Demnächst hört ihr hier die Veranstaltungshinweise. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ausgehtipps für diese Woche. Heute am Mittwoch um 20 Uhr, also einige Stunden nach dieser Sendung, gibt es in der Alten Feuerwache in Kreuzberg einen Film über und Diskussion unter dem Titel Heavy Hoffnung. Aus dem Veranstaltungstext. Am 9. Januar jährt sich zum 6. Mal der Mord an der kurdischen Revolutionärin Shakine Kanjis, Fidan Dogan und Leyla Salemes. Wir zeigen aus diesem Anlass den Dokumentarfilm Heavy Hoffnung. Der Regisseur und die Produzentin des Films werden anwesend sein. Während Shakine Kanjis, Mitbegründerin der kurdischen Freiheitsbewegung, 2013 in Paris ermordet wurde, befinden sich Gülten Kishanak, das ist die ehemalige Bürgermeisterin von Ahmet Diyarbakir, und Aysel Tuçluk, stellvertretende Vorsitzende HDP, zurzeit in türkischer Haft. Gegen die Anwältin und Menschenrechtlerin Eren Keskin laufen momentan mehrere Verfahren. Ihr drohen 12 Jahre Knast. Der Film zeigt die Kämpfe dieser 4 widerständigen, unbeugsamen Frauen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit den FilmemacherInnen. Das Ganze in der Alten Feuerwache in Kreuzberg, und die findet ihr an der Axel-Springer-Straße 4041. Ja, das ist sozusagen die Kochstraße und die Verlängerung Rudi-Dutschke-Straße, wenn man vom Moritzplatz aus Richtung Westen geht. Morgen am Donnerstag gibt es einen Info-Workshop über Internetsicherheit, und der ist in Englisch, deswegen lese ich das auch in Englisch vor. Es findet statt im Harz 4, das findet ihr in der Wildenbruchstraße 24 in Berlin-Neukölln. Jetzt erstmal der Infotext. Encrypted communication. We will tell you how to use Thunderbird and Enigmail to send and receive encrypted emails and to build a web of trust. We will also talk about end-to-end encrypted communication through suitable messaging apps and the importance of contact verification. Please bring your own laptops and smartphones. The whole thing is hosted by a group on with a webpage resist.berlin. Ja, das ist ein englischsprachiger Workshop für Internetsicherheit, wo es um Thunderbird und Enigmail und um wahrscheinlich viele andere Dinge wie Tor und so weiter geht und eine sichere Kommunikation. Und alle Leute sind gebeten, ihre eigenen Laptops und Smartphones mitzubringen. Das Ganze findet statt morgen am Donnerstag um 19 Uhr im Hartz IV. Das Hartz IV findet in der Wildenbruchstraße 24 in Berlin-Neukölln. Eine weitere Veranstaltung am Samstag, da ist überhaupt sehr viel los. Um 18 Uhr gibt es im Museum des Kapitalismus eine Podiumsdiskussion und Buchvorstellung unter dem Titel Materializing Feminism. Der Text ist allerdings deutschsprachig, ich lese ihn vor. Wir leben in einer Zeit, in der alle Lebensbereiche vom Kapitalismus durchdrungen sind. Gegen die Zumutung der kapitalistischen Verwertungslogik wird das eigene Selbst ständig optimiert und individuelle Lösungsstrategien als Freiheit angepriesen. Sogenannte einfache Freiheitsversprechen werden nicht zuletzt auch in Teilen des Feminismus dargeboten und klingen umso vielversprechender, je weniger die kapitalistischen Strukturen hinterfragt werden. Gleichzeitig nehmen gesellschaftliche Ungleichverhältnisse zu und es sind nach wie vor Frauen, die einen Großteil der Fürsorge leisten und dadurch von liberalen Freiheitsversprechen ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund argumentieren Lisa Yashodhara-Halle und Anna Stiede für einen materialistischen Feminismus, um damit einhergehend für eine kritische Auseinandersetzung mit ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen und aktuellen Entwicklungen. Materializing Feminism macht feministische Ökonomie und Gesellschaftskritik sichtbar, setzt sich mit ihren Praxen und Gegenstrategien auseinander und lädt zum Weiterdenken ein. Diese Diskussion am Samstag um 18 Uhr im Museum des Kapitalismus. Dieses Museum findet in der Köpenicker Straße 172 in Berlin-Kreuzberg nahe dem U-Bahnhof Schlesisches Tor auf der Linie U1. Und am gleichen Abend um 19 Uhr gibt es im Schokoladen ein Konzert mit den Bands Viertel 4 und die Metallischen Rückkehrer. Die machen Punk als auch Metal-Cover, kommen beide aus Berlin. Und der Schokoladen, der findet sich in der Ackerstraße 169, nahe dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz auf der Linie U8. Und noch später, am selben Abend, gibt es ein Konzert oder ein Soli-Konzert und Party für die Freie Arbeiterinnen-Union Berlins, also die FAU. Und das findet statt im ehemaligen Rauchhaus oder auch Marthas genannt jetzt in Kreuzberg hinter dem Bethanienkomplex am Mariannenplatz. Ja, das waren unsere Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Veranstaltungen findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Radioaktiv Berlin rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Radioaktiv Demo-Ticker. Morgen am Donnerstag, das ist jetzt zwar keine Demo oder Kundgebung, aber es ist trotzdem ein Termin, wo praktische Solidarität durch Anwesenheit gezeigt werden kann. Und zwar um 14 Uhr im Amtsgericht Tiergarten, da gibt es einen Prozess wegen sogenannter Personalienverweigerung. Aus dem Veranstaltungstext. Prozess wegen der angeblichen Verweigerung der Personalien bei einer Kontrolle im sogenannten Gefahrengebiet in der Rieger Straße im Amtsgericht in der Kirchstraße 6 im Raum 3101. Der Hintergrund. Herbst, Winter in der Rieger Straße. Es ist dunkel und kalt und die WegelagerInnen warten an jeder Ecke und in jeder Wanne. Ihren Personalausweis bitte. Habe ich da wirklich das Wort bitte gehört? Und wenn sie nichts finden, lässt sich manchmal auch gerne etwas erfinden. Diesmal die angebliche Verweigerung der Personalien. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich nicht verprügelt wurde. Die Repressionen gehen weiter, ob groß oder klein. In diesem Falle zwar nur ein bisschen Nervkram, aber gemeint sind wir alle. In Solidarität mit allen Gefangenen kommt und unterstützt die Angeklagte. Das Ganze im Amtsgericht Tiergarten. Und das findet ihr in der Kirchstraße 6 in Moabit. Der Raum im Gericht ist der Raum 3101. Am Samstag dann um 8 Uhr ein Busanreisetreffpunkt, um gegen die AfD zu protestieren. Unter dem Motto AfD AD wird in Riesa gegen die AfD demonstriert, denn dort plant die AfD ihren nächsten Bundesparteitag. Und diese Veranstaltung soll nicht schweigend hingenommen werden. Und auch von Berlin werden Busse dorthin anreisen, um sich den Protesten gegen die rechte Hetze der Partei anzuschließen. Der Treffpunkt ist um 8 Uhr am Alexanderplatz. Und weitere Infos und Vorverkaufsstellen für Tickets findet ihr zum Beispiel im Buchladen Schwarze Risse in der Gneisenauer Straße 2 am Mehringhof, im Buchladen zur schwankenden Weltkugel in der Kastanienallee 85, bei der Linkspartei in Friedrichshain-Kreuzberg, im Roten Laden Weidenweg 17 oder Aufstehen gegen Rassismus in der Magdalenenstraße 19 in Lichtenberg. Dort könnt ihr euch informieren und dann an dieser Fahrt gegen die AfD mit dieser Busfahrt teilnehmen. So, das waren der Demo-Ticker für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Informationen findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Wer meint, in diesem Death-Metal-Geballer hier eben eine ungewöhnliche Stimme gehört zu haben oder vielleicht sogar eine bekannte Stimme, liegt richtig, denn diese Samples sind von Martin Luther King und dieser Song von Carl Willits ist ein starkes Statement gegen den Rassismus, der überall in Europa gerade grassiert. Er stellt fest, we all bleed the same. Carl Willits, eines Zeichens früher Sänger von Bolt Thrower, legendären Death-Metal-Band aus England, heute mit Memoriam unterwegs. Und wir kommen jetzt auch zum Ende von Radioaktiv Berlin. Ich weiß gerade gar nicht genau, was als nächstes hier auf dem Sender kommt. Ich weiß nur, dass um 7 das neue Sendeformat Fanal gesendet werden wird. Die Sendung mit den guten Nachrichten, den politischen Entwicklungen, die in dieser Stadt und in Brandenburg natürlich auch passieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Vorher gibt es natürlich noch die Berliner Runde und es gibt auch noch eine Stunde was anderes, aber ich weiß es leider im Augenblick wirklich nicht genau, wer hier gleich das Mikrofon übernimmt. Lasst euch überraschen. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Wir haben ja heute ganz ausführlich über seine Situation berichtet und ich hoffe, dass der Tag, an dem er hierher kommt und selber mal die Abschlussmoderation macht, näher rückt. Auf jeden Fall ist er greifbarer geworden durch diese Gerichtsentscheidung. Wer das nochmal hören will, den verweise ich auf unseren Podcast. Der heißt radioaktivberlin.blogsport.de, da ist unser Blog und da findet ihr natürlich auch in wenigen Stunden den Podcast dieser Sendung sowie von allen möglichen anderen Sendungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Könnt ihr gerne auch mal weiter verlinken, wenn euch diese Sendung gefällt. Ansonsten macht's gut, mein Name ist Markus, ich verabschiede mich und jetzt kommt Mumia und dann kommt die nächste Sendung. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.